sie sind so scharf auf meinen Körper. Doch den gebe ich nicht her, ich glaub, das würde ich nicht verkaufen. Und deinen Preis der Welt, deswegen werde ich lieber Pops haben und schulde meinem Geld. Geld, Geld, Geld, Geld.